Dialoge, Seite 134. Ich will nicht, dass mein Reich durch Nachrichten aus dem Ausland beunruhigt werde. Wie gelangen Neuigkeiten aus dem Auslande herüber? Durch eine kleine Zahl von Zeitungsbüros, welche die Nachrichten bei sich vereinigen, die ihnen aus allen vier Weltrichtungen übermittelt werden. Wohlan, diese Zeitungsagenturen muss man in Sold nehmen, und von da an werden sie nur Nachrichten unter der Kontrolle der Regierung bringen.